Sigmund hat noch während des Hussitenkrieges in Italien die eiserne Krone erworben und am 31. Mai 1433 die Kaiserkrönung in Rom erhalten, wo er den Papst Eugen IV. Bewog, die von diesem bereits verfügte Auflösung des radikal auftretenden Konzils von Basel zurückzunehmen. Die Bemühungen des Königs um eine Reichsreform aber sind endgültig gescheitert. Auch kommt es nicht zu der erstrebten Reform der Gerichte, so dass sich noch immer die heimlichen oder westfälischen Feme-Gerichte behaupten können, die anstelle der Königsgerichte und in der Überzeugung des Volkes sogar als solche in ganz Deutschland großen Einfluss errungen haben. Sigmund zieht sich enttäuscht in seine böhmischen Länder zurück. Am 9. Dezember 1437 ist er zu Zmeim am Altersbrand gestorben, nachdem er noch die Huldigung der großen, seiner weit gebreiteten Hausmacht für seinen Schwiegersohn Albrecht V. von Österreich veranlasst hat, da er selbst keine Söhne besitzt. Ohne Anteilnahme des Reiches hat sich während der Regierungszeit des liebenswürdigen, aber unbeständigen Sigmund die schwere Niederlage des Deutschen Ritterordens vollzogen, eine Tragödie sowohl binnerdeutscher Gleichgültigkeit wie stammesmäßiger Zwietracht unter den Deutschen. Die streitbaren Ordensherren hatten unter dem Hochmeister Winrich von Kniprode 1351 bis 1382 den Höhepunkt ihrer Macht erlebt. Der Orden hat aber durch seine eigene Handelspolitik seine sechs großen Städte Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg und Braunsberg, die auch Mitglieder der Hansa sind, sich verfeindet, ebenso die Bauern und den preußischen Landadel, der die Ordensritter wegen ihrer meist süddeutschen Abkunft als fremd ablehnt. So wird ihm die 1401 vollzogene Vereinigung Litauens mit Polen gefährlich. Da die Litauer zu Christen werden, geht dem Orden die Möglichkeit zu Kreuzfahrten gegen sie und damit erheblicher Zuzug an streitbaren Rittern verloren. Das neu erstarkte Polen, in welchem das deutsche Bürgertum seine Geltung eingebüßt hat, drängt nach dem Meere und besiegt in der Schlacht bei Tannenberg den Hochmeister Ulrich von Jungingen am 15. Juli 1410. Die Niederlage kommt zustande, weil der preußische Adel, vor allem der sogenannte Eidechsenbund, im Augenblick der Entscheidung vom Schlachtfeld desertiert. Nur der heldenmütige Widerstand der Marienburg rettet den Orden vor der Vernichtung. Im Frieden von Thorn muss er Samogitien, bald darauf auch die Grafschaft Driesen und Neumark abtreten. Ein Versuch des tüchtigen Heinrich von Plauen, den Orden zu reformieren und das Verhältnis zum Adel und zu den Städten zu bessern, endet 1413 mit seinem Sturz und seiner Gefangennahme. Der Orden aber verfällt nun immer mehr. Kurzsichtigerweise lehnt er das Angebot Sigmunds, in den Lehensverband des Reiches aufgenommen zu werden, ab. In naher Zukunft wird er isoliert schweren Stürmen entgegengehen. Dass Sigmund dem Volke gewisse Hoffnungen auf eine Reform im Reiche erweckt hat, beweist die bald erschienene Schrift »Die Reformation König Sigmunds«, in welcher diesem ein großzügiges Programm zur Heilung der Schäden des Reiches in den Mund gelegt wird. Säkularisation der geistlichen Fürstentümer, strenge Klosterzucht, Beschränkung der geistlichen Einkommen, aber auch Aufhebung der Zünfte und Abschaffung der Hörigkeit. Nach dem Aussterben der Luxemburger wird im Reiche Albrecht von Österreich als Albrecht II. 1438 bis 1439 zum König gewählt. Der verantwortungsbewusste, in langen Hussitenkämpfen erprobte König kann aber im Reiche zunächst nicht erscheinen, da er mit den Polen zur Erkämpfung der böhmischen Erbschaft die Klingen kreuzen und schon im April 1439 sein ungarisches Reich gegen einen Angriff des Sultans Murat II. Beschützen muss, nur wenig von den ungarischen Ständen unterstützt. Albrecht II. Ist niemals dazu gekommen, im Reich einzugreifen, wo die Anwesenheit dieses tatkräftigen Herrschers wegen des durch das Vorgehen der Reformpartei auf dem Basler Konzil ausgebrochenen Schismas von größter Bedeutung gewesen wäre. Er erliegt, erst 42 Jahre alt, einem Sumpffieber. Die Wahl der Kurfürsten fällt nun auf den Herzog Friedrich V. von Innerösterreich, das heißt Kärnten, Krain, Steiermark, die Windische Mark und Triest, der zugleich der Vormund für den minderjährigen Sohn Friedrichs mit der leeren Tasche von Vorderösterreich ist. Das ist Tirol und die sogenannten Vorlande, das heißt die habsburgischen Besitzungen westlich des Arlbergs und beidseits des Rheins. Friedrich wird auch der Vormund des nachgeborenen Sohnes Albrechts II., des jungen Ladislaus Postumus, das ist der Nachgeborene, dem das Erbe von Böhmen und Ungarn und von Österreich, das heißt Ober- und Niederösterreich, zufallen soll. Der neu gewählte König Friedrich III. Von 1440 bis 1493 ist ein tatenscheuer Herrscher, der auch dort den Kampf vermeidet, wo er überlegene Kräfte besäße, der sich am wohlsten fühlt bei seinen Sammlungen oder in seinen Gärten in Wiener Neustadt, der ungern seine Hofburg verlässt und von den politischen Geschäften nur die diplomatische Unterhaltung schätzt, in der er auch eine unbestreitbare Meisterschaft sich erworben hat. Er ist ein Künstler im Hinhalten und hat im Grunde alle seine Gegner nur deshalb überwunden, weil er sie zu überdauern, das heißt zu überleben, gewusst hat. Der dem Handeln abgeneigte und gegen jedes stärkere Auftreten seiner Widersacher hilflose König hat trotz der misslichen Lagen, in die er in seinem Leben gelangte, mit eiserner Zuversicht und erstaunlicher Zähigkeit an die künftige Größe seines Hauses geglaubt, welchen Glauben er in der vielgedeuteten Buchstabenfolge A-E-I-O-U ausgelegt als Austria erit orbe ultima, das heißt Österreich wird währen bis ans Ende der Welt, zum Ausdruck brachte, die er an allen seinen Bauten anbringen ließ. Da dieser Herrscher im Jahre 1453 das Privilegium Maius Rudolf IV. Bestätigte, sind nun die habsburgischen Herzogtümer zu Erzherzogtümern, das Haus zu einem Erzhaus geworden.